Den Meldungen der südkoreanischen Massenmedien zufolge führten kürzlich die Opfer der Sexualsklaverei der japanischen Armee ihre Hinterbliebenen, die Studenten, Bürger und die Parlamentarier der Oppositionsparteien Südkoreas in Gwangju, Bezirk Gyeonggi, eine Gedenkveranstaltung für die Opfer der Sexualsklaverei der japanischen Armee durch. Auf der Veranstaltung betonten die Redner, die Bevölkerung wünsche die offizielle Entschuldigung und die juristische Entschädigung der Regierung des Verbrecherstaates Japan. Man solle die Vereinbarung über die Frage der Sexualsklaverei mit Japan ungültig machen und sie unbedingt zunichte machen.